1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja. Liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist unsere erste Sendung nach der Osterpause und vor allen Dingen, das ist die erste Sendung hier in unserem total schicken neuen Studio. Ja, ich kann es euch mal ein bisschen zeigen. Also ihr seht hier erstmal einen weißen Tisch, ihr seht im Hintergrund eine tolle blaue Wand und ihr seht vor allen Dingen hier unseren Hirsch. Das ist ja unser Markenzeichen, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Das sieht für euch so aus, als würde der schweben, aber der steht auf einer Plastikglassäule, Plexiglassäule, so sagt man. Ja, und dann gibt es auch noch eine andere Perspektive. So könnt ihr uns auch sehen. Hier ist eigentlich auch ein Studio von 1 Live. Hier werden tagsüber auch Sendungen gemacht oder Vorproduktionen gemacht. Und abends ist das dann hier unser Reich. Ja, aber ansonsten ist alles wie gehabt. Die Sendung ist so, wie ihr sie kennt. Ihr könnt anrufen, falls ihr vielleicht heute zum allerersten Mal zugeschaut und reingezappt habt. Ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und wir unterhalten uns drüber. Die Telefonnummer ist 0800 220 5050 oder ihr mailt uns domian@wdr.de und wir starten wie immer montags mit einer freien Themennacht, so auch heute. Und ich bin sehr gespannt, was alles auf mich zukommt. Ich bitte euch übrigens um ein wenig Nachsicht oder Verständnis, da das alles hier funkelnagelneu ist, kann es sein, dass wir vielleicht die ein oder andere kleine technische Panne haben. Aber das ist ja ganz normal und ich weiß, ihr seid ja nicht so pingelig. Das werden wir dann schon schaukeln, das Ding. So, und es geht los mit Helga. Und Helga ist 72 Jahre alt. Hallo Helga, hörst du mich? Hallo Domian. Ja, ich höre dich auch. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Schön, dich zu sehen und zu hören. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir, Domian, Helga? Ich habe hart aber fair und volle Kanne dich gesehen, ja, zu dem Thema Tod. Ja. Das ist der Grund meines Anrufs. Ja. Also die Sendung war gerade hart aber fair. Das war eine Live-Sendung. Und ich bin dann von dem Studio schnell rübergegangen hier in unser Studio. Und es ging in der Tat vorhin um das Thema Tod und auch um das Thema aktive Sterbehilfe. Was ist genau dein Thema zu dieser Thematik? Erstens aktive Sterbehilfe. Ich hoffe, dass du und ich noch erleben, dass unsere Gesetzgeber die Gesetze dahin ändern, dass man selbst über sein Ableben bestimmen kann. Ja, ich hoffe das auch sehr. Und ich habe das Gefühl, dass sich sehr viel in der Gesellschaft tut im Moment. Dass immer mehr Leute sagen, Mann, verdammt nochmal, ich will das Recht für mich haben, selbst über mich zu bestimmen. Alle meine Bekannten sind der gleichen Ansicht wie ich. Mhm. Alle. Mhm. Und dann hätten wir auch gar keine Angst vorm Tod. Das habe ich vorhin ja auch gesagt. Ich habe nach wie vor eine große Angst vor dem Sterben. Und meine Angst vor dem Sterben wäre um vieles geringer, wenn ich wüsste, ich hätte die allerletzte Möglichkeit zu sagen, wenn es ganz schlimm ist, wenn das Leid ganz groß ist, dass ich einem Arzt sagen könnte, geben Sie mir was, erlösen Sie mich. Genau so sehe ich das. Mhm. Und ich habe meine beste Freundin gebeten, wenn es drauf ankommt, habe ich gesagt, würdest du mich in die Schweiz fahren? Ja. Aber weißt du, das finde ich zum Beispiel ganz schlimm, dass Menschen in Deutschland in dieser ernsten Lebenssituation, wenn sie sterbenskrank sind, ja, dass sie dann diese unwürdige Situation, richtig, aushalten müssen, eine weite Reise noch zu machen, richtig, in die Schweiz und dort in einer fremden Umgebung, in einem fremden Land dann dort sterben zu richtig können. Richtig, das erinnert mich an früher, an diesen Tourismus zum Schwangerschaftsabbruch, ja, nach Holland. Ja, ganz genau, ganz genau. Jetzt habe ich aber eine ganz spezifische Sache zu dem Umgang mit Tod. Ja. Mein Mann ist 2005 gestorben. Er ist 30 Jahre älter als ich. Ich war 65, er, mhm, 94. Ja. Und wir haben vorher schon immer darüber gesprochen. Ich habe gesagt, wenn du stirbst, auf jeden Fall wünsche ich, dass du, egal wo du stirbst, in die Wohnung kommst, dass ich die Zeit, die mir der Gesetzgeber einräumt, mhm, mich von dir in Ruhe verabschieden kann. Mhm. Mhm. Und genauso habe ich es auch gemacht. Ja. Der Bestatter wusste es selbst nicht mal, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber dann hat er sich schlau gemacht. Und als der Sarg kam, Domian, das hört sich makaber an, es war für mich das wichtigste Rendezvous. Mhm. Dann haben wir im Wohnzimmer den Sarg offen hingestellt. Mhm. Alle bekannte Verwandte, die kommen wollten, nicht mit Trauermienen, sondern wir haben so, als ob er bei uns wäre. Mhm. Mhm. Nachmittags bei ihm gesessen, ja, also, rumgelaufen, ja, was getrunken. Ja. Und die Folgenacht, das war unbeschreiblich schön. Ich hatte meinen kleinen Hund im Arm, im dunklen Wohnzimmer, Vollmond und die Hand auf der Stirn meines Mannes. Mhm. Der verstorben im Sarg, klar. Richtig, mhm, aber das war so schön. Und da warst du ganz alleine? Ganz alleine. Du und der kleine Hund? Das, und mein Hund im Arm, mhm, der noch so zum Schluss für ihn das Bindeglied war, mhm, wo er sich kaum noch an was erinnern konnte. Er war kurz, aber schwer krank. Und also auf jeden Fall hatte ich die Zeit, mich von den Menschen richtig zu verabschieden. Das finde ich sehr rührend. Wie lange hast du ihn dann in der Wohnung noch behalten? Bis samstags, also gebracht wurde er freitags um 11. Ja. Samstags mittags um 1 wurde der Sarg abgeholt. Das ist übrigens ein guter Hinweis von dir. Das wissen viele Leute nicht, dass man, genau, das machen kann. Selbst der Bestatter wusste es nicht. Und mhm, ich muss dazu sagen, meine Mutter hat sich, sie war 59 Jahre, ich 31, bei mir in der Wohnung aufgehangen. Mhm. Dann, das ist ja dann erforderlich, im Zinksack zur Gerichtsmedizin. Ja, genau. Das heißt, ich konnte mich nicht verabschieden. Ja. Ich habe ein halbes Jahr noch mit meiner Mutter geredet. Ich konnte auch nicht weinen. Ob es ein Schock war, weiß ich nicht. Sie hat über viele Jahre versucht, sich umzubringen, aber da hat es dann, mhm, geklappt für sie. Und daraus hast du dann gelernt und hast hab gesagt, ich gesagt, dass wenn jemand aus meinem engen Umfeld stirbt, mhm, nie würde ich das wollen, dass einer entsorgt wird wie Altmüll. Nun werden vielleicht viele Leute sagen, boah, das ist doch gruselig, alleine mit einem Toten, nee, in der Wohnung. Das war das Schönste, an was ich mich erinnern kann. Wobei ich sagen muss, ich habe meinen Mann kannte ich sehr, sehr lange. Wir waren nur kurz verheiratet. Aber ich habe ihn als Mensch tief geliebt. Ja. Und ich, er wäre sonst vielleicht ein Pflegefall gewesen. Wir hatten schon Pflegebett. Ich hatte schon eine Krankenschwester aus Polen kommen lassen. Aber dann habe ich, obwohl ich kein gläubiger Mensch bin, gebetet, lieber Gott, ja, mach das für ihn, was für ihn am besten, ja, ist. Und als er tot war, habe ich auch gesagt, jetzt geht's dir gut. Jetzt bist du auch bei deiner ersten Frau, mit der er 48 Jahre verheiratet war. Jetzt habe ich gerade am Anfang nicht richtig mitbekommen, warst du auch dabei, als er verstorben ist? Leider nicht, das nicht. Wie man, mhm, es sehr oft hört. Ich war noch morgens im Krankenhaus. Ich habe 2 Nächte immer bei ihm gesessen, mhm, ihn gewiegt. Und in der Nacht, bevor er starb, hat er sich auf einmal auch von mir frei gemacht. Mhm. Die Arme weg. Und ich merkte schon, da löst sich was. Ja, und ja, morgens sagte aber die Krankenschwester, ach, fahren Sie noch mal schnell nach Hause. Die Ärzte können sich irren. Das wird so schnell noch nicht sein. Ich war nicht lange zu Hause, ja, kam der Anruf. Das hört man so oft. Ja, ja, das genau. So ich nehme auch an, dass er irgendwie dieses Umklammern, mhm, was ja von mir natürlich war, obwohl ich wollte für ihn das Beste. Ich wollte auch, dass er gehen kann. Mhm. Weil ich ihm nicht ein menschenunwürdiges Dahinsiechen, mhm, ich gewünscht habe. Ich glaube, ich habe das auch schon mal hier erzählt in der Sendung, dass die Buddhisten sagen, dass es dem Sterbenden leichter fällt, zu sterben und zu gehen, wenn die geliebten Menschen nicht mehr bei ihm sind. Richtig. Weil er sonst die Traurigkeit der Lebenden spürt, ja, und ihn das in einen Konflikt noch bringt. Richtig. So sagt man das. Richtig. Ja? Aber ich hatte immer noch das Gefühl, als dann er hier im Sarg war und sah auch wunderschön aus, mhm, roch schön nach seinem Parfum, was er immer benutzt hat und so, als man den Deckel aufmachte, habe ich ihm noch das Haar gekämmt. Meine Tochter sagte, natürlich du, erstmal die Haare schön machen. Und da hatte ich aber auch so das Gefühl, seine Persönlichkeit, die ist noch irgendwie mit, ja, im Raum. Vielleicht, ja. Ich vielleicht meine, die Seele oder was man immer, ja, darunter versteht, das ist ja nicht weg. Das, ja, ist ja, Elektrizität sehe ich auch nicht, aber sie ist da. Also, das finde ich eine tolle Geschichte. Und wir weisen nochmal darauf hin, dass man das wirklich machen kann. Man kann einen verstorbenen Menschen, wenn er im Krankenhaus verstorben ist, wirklich nochmal zu sich nach Hause holen. Richtig. Und ich glaube sogar ein zwei oder drei Tage. Ich bin da nicht so ganz. Nein, 48 Stunden, sagte man. Nur gut, immerhin 48 Stunden kann man ihn dann noch in der Wohnung behalten. Richtig. Helga, ich danke für deinen Anruf. Ja, aus der schönen Eifel. Aus der schönen Eifel. Ja. Schöne Grüße in Eifel rüber und danke. Dir alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, 0800 220 50 50. Unsere Sendung ist wieder am Start nach der Osterpause aus einem neuen Studio hier in 1Live. 1Live ist umgezogen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir haben heute Nacht wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Zum Beispiel hat angerufen Bastian. Bastian ist 30. Guten Morgen, Bastian. Guten Morgen, hallo. Hallo, Bastian. Um was geht's bei dir? Also, bei mir geht's um das Thema Kirche. Ja. Beziehungsweise freie Kirche. Und ich bin halt nicht sicher, ob das jetzt eine gute Kirche ist oder ob es vielleicht sogar schon in Richtung Sekte geht. Mhm. Und zwar hat das angefangen kurz vor Weihnachten. Mhm. Die haben dann so ein Weihnachtsmusik. Also es ist halt, die Kirche heißt Hillsong Church Germany. Ja. Kommt aus Australien, gibt es in London, Kiew, in großen Städten und in Deutschland, soweit ich weiß, nur in Berlin und in Konstanz. Und ich war jetzt in Konstanz ein paar Mal da, das erste Mal zu Weihnachten, gab es ein richtig schönes Weihnachtsmusical. Wie bist du auf die gestoßen überhaupt? Also die Tochter von meiner Nachbarin, die geht da schon öfter hin, weil das ist für junge Leute irgendwie so ein bisschen cool gemacht. Ja. Jeden Sonntag spielt da eine Band. Mhm. Und mit richtig auch modern, mit Beamer wird dann der Text, was von den, also christlicher Text an die Wand gestrahlt und. War nicht mehr so die allerneueste Idee, hatten wir schon vor 20 Jahren, aber egal. Ja, alle singen halt mit und, ja. Und, ja, wenn der dann halt da predigt und wird dann halt immer lauter und schreit und, dann rufen die Leute halt aus dem Publikum immer so, ja, jawohl und, ja, ich weiß nicht, ich wollte halt jetzt mal einfach fragen, ob vielleicht irgendjemand, der zuhört, da vielleicht schon negative Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht. Also, oder so. Klingt für mich so ein bisschen, ich war früher mal ab und zu zum Gucken in den sogenannten Zeltmissionen. Sagt ihr das was? Nee, also ich muss jetzt noch dazu sagen, ich habe mit Ethik, Religion im Prinzip gar nichts zu tun. Ich hatte in der Schule weder Ethik noch Religionsunterricht und bin noch weder getauft noch sonst irgendwas. Aber und die interessiert es ein bisschen. Ja, genau, weil ich denke, ich habe jetzt auch zwei Kinder und denke halt, dass das ein guter Weg ist. Mhm. Ich bin da bei solchen Sachen immer gebremst, muss ich sagen. Bei diesen Zeltmissionen musste man auch nach vorne gehen und da musste man in den Raum rufen, ja, ich bekenne und all so ein Gedöns. Also meins ist es nicht und ich weiß jetzt nicht, die du angesprochen hast, wie strikt die sind, wie radikal die sind. Ja, so, jetzt hört man ja immer mit der katholischen Kirche so negative Sachen und warum, wenn du... Das ist halt so ein bisschen, ist halt so ungezwungen, finde ich. Ja, wobei, guck mal ein bisschen hinter den Kulissen. Manchmal sind die viel härter drauf als die, ich sag mal, die normalen Kirchen. Ja, das ist halt nämlich das, frag die mal, Klingelbeutel rumgeht, ja, das ist. Frag die mal, was die von Homosexualität halten. Frag die mal, was die von Sex vor der Ehe halten. Frag die mal, was die von Frauenrechten halten. Da sind wir schon mal ein Stück weiter. Mhm. Und ich wäre schon sehr gebremst, wenn die mich sehr missionieren würden wollen. Bin ich immer skeptisch. Ich verstehe deine Sehnsucht nach vielleicht einer spirituellen Anbindung. Warum gehst du nicht in die evangelische, in die große evangelische Kirche oder auch zu den Katholiken? Ja, keine Ahnung, da musst du halt dann immer perfekt gekleidet sein woanders. Da gehst du wirklich mit Jeans und T-Shirt einfach so hin. Kannst du in die evangelische Kirche auch? Kannst du auch in die katholische Kirche? Ich verstehe dein Gebremstsein den Kirchen gegenüber, das verstehe ich. Aber glaub mir, es gibt so viele Gruppierungen in den Kirchen, auch für junge Leute, auch sehr liberale Strömungen, auch in der katholischen Kirche, wo man sich vielleicht eine Heimat suchen kann, wenn man darauf aus ist. Also. Ja. Also, vielleicht meldet sich ja noch jemand, der... Sagst du den Namen nochmal von dieser Kirche? Hillsong Church Germany. So heißt das hier. Eine sehr gute Internetaufmachung. Okay. Also. Vielleicht kommt ja irgendwas und dann, dann kann derjenige uns das hier erzählen. Genau. Und du schaust sie dir genau an, nicht, dass du da irgendwelche Fangarme gerätst. Ja, da werden halt immer so gleich irgendwelche Geschichten erzählt und dann, und danach geht halt in der Klingelbeutel rum, dass halt jeder Einzelne mit seinem bisschen Geld nicht so viel anfangen kann und dass, wenn das gemeinsam, kann man halt mehr erreichen und ja. Würde ich zum Beispiel auch mal fragen, was sie mit dem Geld anstellen. Ja. Ja? Muss man da auch wenn man Mitglied ist, Geld, einen Monatsbeitrag zahlen oder sowas? Muss man nicht. Also bis jetzt habe ich nicht gesehen, dass man das muss. Man muss jetzt auch nicht was unbedingt reinschmeißen. Man kann den Beutel auch, also so einen Topf halt weitergeben. Da gibt es halt Umschläge, da tut man das Geld rein und da steht auf der Rückseite auch gleich Bankverbindung, Dauerauftrag, kann man alles ausfüllen. Ich kriege immer das Gruseln, wenn ich aus Amerika diese großen Bibelveranstaltungen sehe und dann vorne irgendein Heilsprediger steht und so einen ganzen Saal in Wallung bringt. Ja, aber so ist das auch. Die stehen alle auf, strecken ihre Hand hoch und die zelebrieren das halt richtig. Und meinst du das nicht, Bastian? Meinst du das nicht? Pass auf, guck sie dir genau an, so würde ich sagen. Und vielleicht meldet sich jemand hier noch, der da was Näheres zu sagen kann. Gut, ja? Dankeschön. Ja, alles Gute. Tschüss, Bastian. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, ich hatte ja bei unserer letzten Sendung schon etwas angedeutet, als wir nämlich unser Studio so verließen. Meine Kollegen kamen da ja schon rein und ich sagte, hier ist der Moderationsstuhl und vielleicht machen wir was damit. Ihr erinnert euch vielleicht an meinen Moderationsstuhl. So ein bisschen konnte man den von hinten immer sehen. Jetzt habe ich hier so einen ganz modernen schicken. Diesen alten Moderationsstuhl, ich hoffe, dass wir den im Fernsehen mal einblenden können, den wollen wir jetzt versteigern zu einem für eine gute Sache. Und zwar ab 2 Uhr jetzt in der Nacht läuft die Auktion, die Versteigerung bei ebay.de. Und zwar wird der Stuhl, der Moderationsstuhl Domian, wird versteigert zugunsten des Dr. Milderit Scheelhauses in Köln. Das ist die Palliativstation der Universitätsklinik hier in Köln, der ich sehr verbunden bin. Und ich weiß, dass dort ganz tolle Arbeit geleistet wird für todkranke und sterbende Menschen. Und mir ist es ein Anliegen, wenn wir den Erlös dann dort spenden können, damit da was Gutes dann damit gemacht wird. Ja, der Meistbietende, so ist es ja bei Versteigerungen, bekommt den Stuhl. Und die Auktion läuft 10 Tage lang. Wenn ihr nachher in eBay reinschaut, klickt unter Moderationsstuhl Domian. Zugunsten des Dr. Milder Scheelhauses in Köln. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie viel Geld dazu zusammenkommt. Ich habe auf diesem Stuhl, jetzt sehe ich in dem Fernsehen, ist eingeblendet, so viele Jahre gesessen und er hat auch immer so ein bisschen geknarscht. Das wiederum wissen wahrscheinlich die Radiozuhörer, die das dann gemerkt haben, wenn ich so ein bisschen auf den Stuhl hin und her ging. Also, eBay-Aktion, Moderationsstuhl Domian ab 2 Uhr und 10 Tage läuft die Auktion und wir halten euch dann immer wieder auf dem Laufenden, was daraus geworden ist. So, jetzt machen wir weiter mit wem? Mit Daniela. Und Daniela ist 29, guten Morgen. Guten Morgen. Daniela, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Es geht um meinen Papa. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach, das vergeht gleich. Das ist ganz normal. Ja, genau. Der ist 53. Mhm. Und letztes Jahr im September haben sie bei ihm halt einen Tumor festgestellt im Gehirn, der halt tödlich ist, also diesen Glioblastom. Mhm. Ja, und heute haben wir halt die Nachricht gekriegt, dass wir halt nichts mehr machen. Also, dass wir halt wieder operieren. Also, wir machen mit Chemo noch weiter. Aber ansonsten operieren können wir halt nicht mehr. Man kann therapeutisch nichts mehr machen? Nein. Also, bestrahlt haben sie das. Und es geht halt, man kann das halt nur eine gewisse Zeit bestrahlen. Mhm. Und dann ist das halt ausgestrahlt, sagt man. Und jetzt müssen sie halt einmal nochmal operieren, aber nicht direkt an den Tumor, sondern nur, die müssen Gehirnwasser irgendwie wegnehmen. Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil ich ihm nicht mehr richtig zuhören konnte. Das hat er mir heute erst erzählt. Und darum geht es aber nur, dass er halt keine Gehirnhautentzündung kriegen kann. Ja, das heißt, man hat das deinem Vater so gesagt. Ja. Und der Vater hat es dir wiederum so erzählt. Ja, der hat uns heute dann alle angerufen. Wie hat dein Vater diese Nachricht aufgenommen? Ja, also ich sag mal, er ist halt sehr, sehr lebensfroh und er sagt halt auch immer, er kämpft. Und er hat auch so immer zu den Ärzten, der Arzt hat mal zu ihm gesagt, dass die 4. Operation noch keiner überlebt hat. Und hat er nur gelacht und hat gesagt, dann wird er wohl der Erste sein. Aber jetzt im Moment geht es ihm natürlich auch nicht so gut, weil man halt weiß, also es geht, ich sag mal, so geht es ihm schon noch ganz gut. Also die Ärzte haben auch Respekt davor, wie gut er sich eigentlich nach fast einem Jahr, wie er halt da noch ist, weil er ist vom Kopf her noch völlig klar, er kann noch laufen, also er hat kaum körperliche Einschränkungen, aber es ist halt alles nun mal da. es ist alles nun mal da und es kann sich natürlich auch schnell wenden, das Blatt. Bei also eine Prognose kann man gar nicht groß sagen. Also mit viel Glück kann er natürlich noch 1-2 Jahre machen. Mhm. Aber mit ganz viel Pech kann es sein, dass er die Operation übermorgen schon nicht mehr überlebt. Ne? Mhm. Du bist das einzige Kind? Nee, wir sind 3 Kinder. 3 Kinder. Mhm. Wie hast du es denn jetzt aufgenommen? Ja, schwer halt, ne? Ist halt, ich habe halt auch 2 Kinder und die hängen halt auch sehr an ihm und ist halt nicht einfach. Und da weiß man halt auch nicht, wie man das macht. Da redet man mit denen ganz offen darüber, weil der Große, der wird jetzt 7 im August. Mhm. Und der hängt halt sehr an ihm. Also ich würde sagen, Daniela, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit Kindern, wenn man das behutsam macht, sehr gut über eine solche Thematik sprechen kann. Ich finde es nicht gut, wenn man die Kinder da isoliert und außen vor lässt. Die Kinder müssen das erklärt bekommen, dass der Opa schwer krank ist. Also, dass er schwer krank ist, das habe ich ihm schon gesagt. Und er hat auch schon mal, da bin ich mit ihm spazieren gegangen und da hat er oben in den Himmel geguckt und da hat er gesagt, er hat Angst, dass Opa auch bald im Himmel ist. Und da hat sich gesagt, dass ich ihm das nicht versprechen kann, dass das nicht passiert. Ja, so kann man ja schon behutsam, ich meine, immerhin hat er schon gesagt, er hat Angst, dass der Opa bald im Himmel ist. Das heißt, er macht sich schon sehr viele Gedanken. Ich sag mal, er kriegt es ja schon mit, wenn man dann weint und wenn man telefoniert. Ich sag mal, man kann ja auch nicht alles immer so abschotten. Auch heute hat er es dann mitgekriegt und ich habe dann halt nur gesagt, dem Opa geht's halt im Moment nicht so gut. Aber sie realisieren das natürlich noch gar nicht so halt. Ne? Natürlich nicht, also, natürlich nicht. Aber man kann es ja in Gesprächen immer wieder vorsichtig, immer ein bisschen realer werden lassen für ein Kind. Vielleicht sogar in der Richtung, dass man sagt, wenn der Opa irgendwann im Himmel ist, dann geht es ihm auch gut und dann hat er keine Schmerzen mehr, dann tut ihm nichts weh. Vielleicht, dass man so etwas in die Richtung den Kindern das erklärt. Ich habe jetzt gerade hier bei meiner Auktion aufgerufen zugunsten des Dr. Mildred Scheelhauses und habe vorhin bei Hart aber fair auch viel Werbung für die Palliativmedizin gemacht. Ich würde deinem Vater sehr dringend raten, sehr schnell Kontakt mit einem Palliativmediziner aufzunehmen. Ja, das hat er. Er hat einen sehr guten Arzt. Er ist auch ganz berühmt. In Hannover ist der. Mhm. Und der war auch schon in Amerika tätig. Und der hat ihn sogar schon persönlich zu einem anderen Arzt gefahren. Also man hätte sich echt keine andere Betreuung wünschen können. Der ist zwar sehr ehrlich und direkt. Und der ist auch ein Arzt, der, wie heißt es denn, der halt sagt, du hast aber auch nach meinen Anweisungen zu gehen, also er musste auch sofort mit dem Rauchen aufhören und solche Sachen, weil sonst ist er da halt auch sehr akribisch und das hat er auch gemacht. Was halt noch dazu kommt, was halt auch sehr schwierig ist, er hat halt letztes Jahr im Juli hat er neu geheiratet, ja, und im September kam halt die Diagnose. Er kam die Diagnose, ja. Er hat halt geheiratet und 2 Monate später. Genau, das wollte ich gerade fragen, wie die Frau, also das ist ja nicht deine Mutter, denn also seine neue Frau, damit umgeht. Ja, ist natürlich ganz, ganz schwer. Ich sag mal, die waren kaum verheiratet und dann war sie fast nur noch Krankenschwester, weil sie sich halt um alles kümmern muss und halt diese ganzen Probleme und dass, wenn man eigentlich frisch verliebt ist, das ist schon schwer für alle beide. Das ist gar keine Frage. Hast du denn oder habt ihr in der Familie so schon mal im engen Kreis oder du alleine mit ihm über den Tod gesprochen? Also so reden wir da schon drüber, dass wir halt alle Angst, also dass wir halt beide Angst auch davor haben. Und ja, weiß ich nicht, also das ist halt schwierig, also so direkt, so mehr haben wir halt nicht drüber gesprochen, nur dass wir halt Angst drüber haben und dass er halt nicht sterben will und dass er halt schon alles versucht hat und er hat jetzt auch alles im Fernsehen angeschrieben, ob es vielleicht nicht doch irgendwo noch einen Arzt gibt, der irgendeine Idee hat oder irgendwas, irgendeine Therapie hat, aber die haben das alle abgelehnt. Sicher, das muss man natürlich alles ausprobieren und ausschöpfen, was nur irgend möglich ist. Aber dennoch, mach es mal vorsichtig, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, ihn auch mal konkret einfach so zu fragen, hast du eigentlich Angst davor zu sterben, Angst vor dem Tod? Vielleicht tut es ihm gut, darüber zu reden. Wenn du merkst, dass er da blockiert, dann lass ihn in Ruhe, natürlich, das ist ja völlig klar. Aber manchmal braucht jemand, der in einer solchen Lage ist, einfach mal so eine Frage von außen. Vielleicht traut er sich von sich aus, das gar nicht zu sagen, um wiederum euch nicht zu belasten. Und so nehmen alle Rücksicht aufeinander und alle sind verspannt und keinen ist wirklich gedient damit. Weißt du? Also ich finde schon gut, dass er so offen mit uns und dass er mich auch, also dass er dann auch einen, also dass er uns dann auch gleich angerufen hat und das dann so sagt. Also ich habe auch zu ihm gesagt, dass ich möchte, dass wenn man merkt, dass es zu Ende geht, weil wir können uns nicht so oft sehen, dass er mich dann anruft, dass ich auf ihn, ich habe auch ihn gefragt, ob er noch mal wenigstens ein paar Tage bei uns schlafen kann. Ja, wie weit wohnt ihr auseinander? Also der tingelt im Moment zwischen Frankreich und Hannover hin und her. Ach so. Und im Moment ist er in Hannover. Und, das heißt, er lebt in Frankreich? Ja. Ach so. Aber er ist kein Franzose, der ist da irgendwann hingezogen. Und er ist jetzt in Hannover in ärztlicher Betreuung? Genau, weil da dieser gute Arzt ist und unsere Familie wohnt auch da. Und du lebst auch in Hannover? Nee, ich wohne in der Nähe von Kassel. Ach so. Also es ist jetzt nicht so weit auseinander, aber durch die Kinder und will ich nicht jetzt so unbedingt mit ihm hinnehmen, nicht weil es ihm schlecht geht, also nicht weil er krank ist und weil die Kinder das nicht sehen sollen, sondern weil er halt diesen Stress, die sind schon noch sehr klein und der Kleine ist ja auch erst 4 und das ist für ihn halt im Moment auch alles zu viel dann. Und dann ist das immer gar nicht so leicht, jetzt im Moment alles zu handeln. Ich und mein Mann, wir gehen beide Vollzeit arbeiten und es ist halt alles nicht so. Daniela, dann macht jetzt für die Zeit, die bleibt. Wir wollen hoffen, dass es vielleicht sogar noch eine ganze, ganze lange Zeit ist. Das kann ja durchaus sein. Überlege genau, wie du dich verhältst. Versuche genau das Richtige zu machen und nutze die Zeit mit ihm. Irgendwann kannst du es nicht mehr und dann ist es zu spät. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben ja auch viel nachzuholen. Das habe ich Ihnen heute auch gesagt, weil die letzten Jahre waren ja angespannt, sage ich mal. Vater ist halt schon 53. Ja, dann kläre das. Wenn du mit den Kindern nicht zu ihm fahren kannst, dann organisiere irgendwas, dass die Kinder bei deinem Partner oder wo auch immer bleiben, fahr alleine hin. Ja, das auf jeden Fall. Rede mit ihm, sei bei ihm. Ich sag dir, das ist für ihn, glaube ich, dann sehr, sehr gut und hilfreich und für dich natürlich auch. Nutze die Zeit, die bleibt. Die kriegst du nie wieder hinterher. Nee, das stimmt. So, dann wollen wir jetzt wirklich hoffen, dass dein Papa doch noch eine ganze Weile hat und vor allen Dingen, dass er nicht leiden muss. Hoffen wir, dass er gut medizinisch versorgt wird und du kümmerst dich um deinen Vater, soweit das irgend möglich ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Alles das Gute. Mach ich. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Daniela. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Mailen bitte domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben, damit wir euch dann sehr schnell zurückrufen können. So, weiter geht es mit Andrea und Andrea ist 45. Guten Morgen. Hallo Andrea. Hallo. Ja, du hörst mich. Ja. Das ist prima. Um was geht's, Andrea? Ja, es geht um einen sexuellen Missbrauch, den ich jahrelang mitgemacht habe. Wie alt warst du da? 6. 6 Jahre? Ja. Und du sagst jahrelang, bis zu welchem Alter? Bis zum 14. Lebensjahr. Das ist sehr lange. Ja. Wer war der Täter? Was nervös bin ich. Das macht nichts. Ja, ich guck mir deine Sendung öfter mal an und ich finde das so toll, dass du immer so schön zuhörst und auch probierst, dir da Gedanken drüber zu machen, dass sich dann jemand da nicht so gut bei fühlt. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Nein, ich hatte dich gefragt, wer der Täter war. Mein Vater. Der Vater. Mein Vater. Über einen so langen Zeitraum. Ja, ich war in Süchteln gewesen, in der Jugendpsychiatrie und dann hat er mich jedes Wochenende dann abgeholt und ja, so das erste Mal, wo ich mich dann dran erinnern kann, ich musste dann mit im Schlafzimmer schlafen von meinem Vater und von seiner Lebensgefährtin. Ja, und das erste Mal war es dann so gewesen, dass ich dann nachts wach geworden bin, ja, und dann gemerkt habe, dass er mich angefasst hat. Hast und du mit? Wenn er mich dann am Wochenende dann zurückgebracht hat, dann ist er mit mir immer im Wald gefahren, hat auch zu mir gesagt, wenn ich mit ihm dann nicht hinfahre, dann würde er mich auch nicht zurückfahren. Und im Wald hat er mich dann sexuell missbraucht, ja. Wo war deine leibliche Mutter? Mit meiner leiblichen Mutter habe ich eigentlich nie zu tun gehabt. Ich bin als Säugling schon damals ins Heim gegeben worden. Da war ich 3 Wochen alt und zu meiner Mutter hatte ich eigentlich keinen Kontakt gehabt. Ja. Der Vater hatte ich dann immer wieder... Wieso warst du denn in den jungen Jahren schon in der Psychiatrie? Ja, warum war ich in der Psychiatrie? Ich bin zuerst in ein Heim gekommen und da hatte ich dann... Ja, da war dann eine Sache gewesen, dass ich mir einen kleinen Hamster angeschafft habe und den durfte ich nicht behalten. Und die Frau, die da im Kinderheim gearbeitet hat, die hat ihn dann in den Käfig, ist sie mit ins Badezimmer gegangen und hat ihn dann in eine Toilette ausgekippt und hat dann abgezogen. Den lebendigen Hamster? Ja, mein Hamster, ja. Und dann. Und das hast du gesehen, als kleines Kind? Ja, ich bin ja hinterhergelaufen, weil ihm mein Käfig mitgenommen hat und da war der ja auch drin gewesen. Und dann habe ich mir einen Aschenbecher genommen und habe der den entgegengeworfen. Und den hat sie dann wohl am Kopf abgekriegt und ja, dann kam ich erstmal in der Jugendpsychiatrie. Ja, ich verstehe. Nach Süchteln. Wie grausam. Ja. Wie kann man denn einem Kind auch sowas antun? Das andere ist natürlich genauso grausam, aber wie kann man vor einem Kind einen Hamster ins Klo schütten? Ja, schon alleine. Ich hatte den ja mitgenommen in das Zimmer, wo unten ins Büro, wo der Heimleiter war. Mhm. Und er hat den ja auch gesehen. Und er hat nicht zu mir gesagt, dass keine Tiere erlaubt sind. Mhm. Jetzt ja, sag mir noch was über deinen Vater. Das ging vom 6. bis zum 14. Lebensjahr, sagst du. Ja. Du hattest Angst, irgendjemandem davon zu erzählen. Ja, ich hatte Angst gehabt, das irgendjemand zu erzählen, weil ich bin als Kind öfter von meiner Oma abgeholt worden, jetzt väterlicher Seite. Mhm. Ich habe mir gedacht, wenn die das erfährt, weil mein Vater war eigentlich ihr Lieblingskind gewesen, mhm. Ja, dass es sie bestimmt selig kaputt macht. Also ich hatte auch Angst. Also du hast eine Rücksicht auf die Oma genommen? Auf die Oma genommen, ja. Glaubst du nicht, dass die Oma irgendwas gemerkt hat, dass das Kind irgendwie verstört war? Nee, der Hammer, der war ja hinter gewesen. Mein Vater, der ist gestorben, 99 beim Motorradunfall. Da warst du wie alt? Da war ich ja 99. Naja, da warst du schon weit erwachsen. Ja, natürlich, ja, klar. Ja, ich hatte damals zur Zeit, war ich in Haft gewesen und ich hatte das dann in der Haft, habe ich das dann erfahren und das war auch kurze, dann... Kurze Zwischenfrage nur, wieso warst du in Haft? Ich war früher drogensüchtig gewesen. Das wundert einen nicht nach dem, was du mitgemacht hast. Lass mich nochmal fragen zu dem Vater. Bis zum 14. Lebensjahr, sagst du. Ja. Warum hat es dann mit dem 14. Lebensjahr aufgehört? Ja, er war dann auch zwischendurch nochmal in Haft gewesen. Und dann hatte ich auch so keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Aber es gab immer mal danach nochmal so Situationen, ja, da hatte ich auch einen Freund gehabt in Bettburg-Hau. Da war ich gewesen wegen einem Selbstmordversuch. Da habe ich dann den Mann kennengelernt und war dann mit ihm zusammen gewesen. Und dann bin ich ab und zu mal immer nach Bettburg-Hau gefahren und habe meinen Vater dann gefragt, ob er mich fahren tut. Und dann ist es immer wieder passiert. Nee, da konnte ich mich ja dann auch wehren. Er hat wohl dann gesagt, ich würde dich fahren, aber wenn ich dich fahre, dann musst du das machen. Hat er dir eigentlich mal gedroht, wenn du das irgendjemandem erzählst, dann passiert das und das? Nein, das hat er nicht. Mhm. Nun sind viele, viele Jahre vergangen. Du bist 45 Jahre alt. Das Ganze liegt weit zurück und ich könnte mir vorstellen, dass es dennoch dir ganz nahe ist und dich sehr beschäftigt. Wie geht es dir heute? Ja, schon. Es gibt schon Situationen, wo es dann aus mich ausbricht. Ich habe einen Lebensgefährten, da bin ich jetzt 13 Jahre mit zusammen und er ist 15 Jahre älter wie ich. Und da gibt es so eine Sache, er geht dann auch in der Kirche jeden Sonntag und der hat dann immer, zieht dann immer so eine schwarze Hose an, wo in der Mitte dann so eine Bügelfalte ist und die kenne ich von meinem Vater her. Also ganz schlimme Erinnerung. Das ist dann schon schlimm. Oder was mir dann auch mal passiert ist, wir kommen gut miteinander klar, wir sind da auf eine Wellenlänge und dann sagt man ja schon mal so, ja, Vater, mach das mal, ne? Und dann ist mir einmal passiert, dass ich dieses Wort dann zum Robert gesagt habe. Mhm. Und das war dann wirklich ganz schlimm für mich gewesen. Kannst du denn nach all dem, was geschehen ist, hast du überhaupt in deinem Leben später und auch heute Spaß an Sexualität? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich verstehe das eigentlich auf eine Art nicht, aber ich hatte ja dann auch, wo ich drogensüchtig war, habe ich im Rotlichtmilieu gearbeitet, mhm, und ich hatte da keinen festen Partner gehabt und manchmal hatte ich dann schon Leute gehabt, die mir dann auch gefallen haben und ich, ja, und? Normalerweise, mhm, habe ich schon Spaß am Sex, aber verstehen kann ich das auf eine, mhm, Art auch nicht. Hast du denn jemals eine psychologische oder eine ärztliche Behandlung gehabt wegen dieser schlimmen Vergangenheit? Nein, in der Zeit, wo ich in der Jugendpsychiatrie war, da hatte ich einen Psychiater gehabt, der jede Woche, wo ich dann gewesen bin und dann musste. Ja gut, aber der wusste ja nicht, was da los ist. Du meldest dich heute bei mir. Ja. Warum eigentlich ganz konkret? Ja, warum ganz konkret? So einfach, um da auch mal drüber zu reden, und du erinnerst mich auch so ein bisschen an jemand, wo ich in Haft war, das war ein Seelsorger gewesen und der hat mich dann immer einmal die Woche abgeholt, mhm, und mit denen konnte ich dann da auch gut drüber sprechen. Und kannst du mit deinem Partner darüber sprechen? Ja, ich kann da schon mit meinem Partner drüber sprechen, aber wenn ich dich frage, wie, so auf das ganze Leben bezogen, wie geht es dir? Was würdest du mir antworten? Was antwortest du mir? Ja, wie geht es mir? Kann ich eigentlich nicht so richtig beantworten. Ich bin eigentlich schon ein sehr depressiver Mensch. Hm. Ja, ich gucke irgendwie, das Leben geht ja weiter und ich habe ja auch einen Robert und ich habe ja auch meine Hunde, ja, für die ich lebe. Und bist du noch berufstätig heute? Nee, ich bin Frührentnerin. Ich habe wohl eine Lehre gemacht als Tierarzthelferin, mhm, aber ich arbeite schon. Die Tiere, ja, sind deine große Liebe, ne? Höre ich schon. Ja, ja, sind schon immer. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Tiere, die auch einen großen Trost sind. Ja, und ja, ich wollte schon damals als Kind, habe ich mir dann schon Hunde angeschafft, mhm, obwohl ich sie wieder abgeben musste. Mhm. Aber ich muss auch dazu sagen, wo ich in der Jugendpsychiatrie in Süchteln war, da gab es dann mal so eine Situation, so dass ich dann auch nach Pflegeeltern kam, die dann nicht so gut zu mir gewesen sind. Mhm. Und irgendwann habe ich mich eigentlich nur noch zu Tieren zugewandt. Ja, und weil Tiere zu dir gut waren. Richtig. Ich, mhm, habe mich auch jahrelang, jetzt so die Zeit, die ich in der Jugendpsychiatrie war, habe ich eigentlich sehr oft Hund gespielt. Ich war eigentlich so in dem Sinne eher kein Mensch gewesen. Ich habe mir dann meistens eine Schwester ausgesucht, so wo ich dann, ich bin eigentlich auf allen Vieren gekrochen und ja, und war eigentlich mehr oder weniger dann, ja, ein Hund gewesen. Mhm. Mir gefiel das einfach besser. So, Andrea, ich finde, es ist höchste Zeit, aber es hätte schon längst passieren müssen, aber es ist noch lange, lange nicht zu spät. Du bist erst 45 Jahre alt. Ja. Ich habe schon drei Therapien gemacht. Ja, aber dann eine psychosomatische. Ach so, doch, weil ich gerade schon mal gefragt habe. Ja, nicht jetzt wegen die Sache. Ich meine, es kommt natürlich dann auch zum Gespräch wegen Drogen. Ich habe. Aber hast du denen denn damals erzählt, was vorgefallen ist in der Vergangenheit? Denen habe ich das erzählt, ja. So, dennoch. Auch wenn das alles nicht so richtig geholfen hat, da muss man nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Dieses Gespräch hat jetzt mein Psychologe mitgehört, der Henning. Der wird dich jetzt gleich zurückrufen. Und ich fände es sehr, sehr gut, wenn du nochmal einen Anlauf unternehmen würdest in Richtung Therapie und Psychologie, Psychologen. Ja. Ja, aber dann müsste ich das ja wieder dann neu erzählen und ich kenne die ja nicht und. Aber ja, du hast das zum Beispiel hier ganz toll erzählt jetzt. Ja, das war auch eine Überwindung für mich. Ich bin schon sehr nervös. Das hat man gar nicht gemerkt, sage ich dir. Mhm. Ja, du siehst mich auch nicht zu Hause. Das stimmt, das ist immer dann ganz einfach. Andrea, ja, nichtsdestotrotz, ich möchte, dass dich mein Psychologe jetzt nochmal anruft und ihr könnt ja mal gemeinsam ein bisschen überlegen, was du tun könntest. Oder solltest auf jeden Fall. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für dein Vertrauen. Ja, und ich ich wünsche dir noch weiterhin viel Spaß im neuen Studio. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Alles Liebe und wir melden uns gleich. Ja, okay. Muss ich jetzt auflegen? Du legst auf und dann wirst du zurückrufen, ganz genau. Ja, okay. Ne, dann Andrea, tschüss. Ciao. Am Morgen noch. Ja, dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, falls ihr das gar nicht mitbekommen habt, zu unserer großen Versteigerung auf eBay. Wir haben den alten Moderationsstuhl aus dem alten Studio hier rüber gerettet. Der steht hier hinten in der Ecke, den könnt ihr nicht sehen. Und den versteigern wir ab 2 Uhr auf eBay für eine gute Sache. Und zwar zugunsten des Dr. Mildred Scheel-Hauses hier in Köln an der Universitätsklinik. Das ist die Palliativstation der Klinik, die sich sehr rührend und sehr gut um schwerstkranke, um sterbende, um todkranke Menschen kümmert. Ich bin der Station schon lange verbunden und finde, und die werden sich sehr freuen, wenn sie da eine Spende von uns bekommen. Also der Meistbietende bekommt den Stuhl, das ist klar, und die Auktion läuft 10 Tage. eBay ab 2 Uhr, Stichwort Moderationsstuhl Domian. So, und jetzt machen wir weiter mit Frederik. Und Frederik ist 30. Guten Morgen, Frederik. Hi, Domian. Hi, Frederik. Um was geht's? Hi. Ja, ich rufe an, weil ich ungefähr vor 5 bis 6 Jahren dir diesen Stuhl besorgt habe. Du hast mir diesen Stuhl besorgt? Ja, und zwar war ich ja noch Praktikant bei euch damals. Ach. Und das waren so die ersten, ich glaube, das war der erste oder zweite Tag. Ja. Und da musste ich dann also relativ spät noch raus, weil der alte kaputt war. Der alte war in der Tat kaputt, ja. Genau, und dann mit dem Mini Cooper, 1-Live Mini Cooper durch die Stadt, durch den Berufsverkehr. Das hat schon mal 2 Stunden gedauert, bis ich dann bei IKEA gewesen bin. Man darf es ja mal so sagen. Genau, ja. Man sieht es ja auch so. Genau. Und ja, dann wieder zurück und noch aufbauen. Dann war ich ungefähr gegen 10 Uhr zu Hause und habe gedacht, oh nein, das kann das doch jetzt nicht sein. Jetzt muss ich den Schuh zusammenbauen. Und ja, das war mein Erlebnis mit diesem Stuhl. Das ist ja lustig. Da seht ihr mal, wie sparsam der WDR ist, wo wir unsere Sachen einkaufen. Da wird schon auf den Pfennig geguckt, damit ja nichts verschwendet wird. Das ist ja lustig. Weißt du noch genau das Jahr, wann das war? Ich meine, das müsste so vor 5 Jahren gewesen sein. Ach, länger ist es noch nicht. Ich habe das irgendwie länger in Erinnerung. Nee, 5 oder 6 Jahre ist es hier. Ich glaube bestimmt 6 Jahre. Das kann sein, dass 2006, 2007 gewesen ist. Da habe ich nämlich auch im Studium in Köln angefangen und dann war ich bei euch Praktikant und dann war es wirklich halt der zweite Tag, wo ich dann halt raus musste an die Front und diesen Stuhl kaufen. Ja, völlig irre, dass du zufällig heute die Sendung guckst und zufällig durchkommst und uns das erzählst. Das ist ja super. Ja, ich gucke auch gerade rein und denke, das kann doch nicht sein jetzt mit dem Stuhl. Mal, jetzt unter uns beiden Betschwestern, wie teuer war denn das Ding damals? Weißt du das noch? Ich glaube, das hielt sich alles in Grenzen. Also das war nicht jetzt nicht mehr als 50 Euro. Ja. Nee, aber er hat ja gehalten. Er hat gehalten, aber absolut. Ich kann ihn hier nur nicht benutzen, weil es irgendwie nicht zu dem Tisch hier ergodynamisch, oder wie man sagen soll, passt. Ja. Ja, und was machst du jetzt, Frederik? Jetzt bist du nicht mal Praktikant bei 1Live und im WDR. Was machst du? Nee, ich arbeite auch beim Fernsehen, in der Produktion. Hier bei uns im WDR. Nee, beim Privatsender. Bei den Bösen von RTL? Bei den Bösen, auf der Schelsig, also nicht weit entfernt. Mann, was machst du denn da für Produktionen? Erzähl doch mal. Produktion, also ich habe sehr viel mit Inka Bause zusammengearbeitet, Jugendliebe gemacht, unser neues Zuhause. Ach so. Einsatz in 4 Wänden mit Tine Wittler. Ja, das wollen wir ja alles gar nicht hören hier. Ja, gut. Nicht so ungut. Die Kollegen drüben machen auch gute Arbeit. Also das muss man so sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es war eine schöne Zeit bei 1Live. Das hat auch geprägt und man trifft auch immer noch die Leute und es ist einfach immer lustig, wenn man sich auch über alte Zeiten unterhalten kann. Also das hat mich jetzt sehr gefreut, dass du angerufen hast, Frederik. Ja. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Und wir hoffen sehr, dass viel Geld rumkommt. Und viel, viel Glück. Dankeschön, Dankeschön. Und dir alles Gute für deine weitere Arbeitstätigkeit. Danke ebenso. Bei der Konkurrenz. Jo, tschüss. Mit dem neuen Stuhl. Jo, Dankeschön, tschüss. Frederik, seht mal, das ist doch irre. Die Welt ist klein. Da hört der Frederik heute zufällige Sendung und kommt da noch durch. Das ist ja super. 0800 220 5050. domian@wdr.de. Erste Sendung heute nach der Osterpause aus unserem neuen Studio. Ihr könnt das ja mal schreiben, wie ihr das hier findet. Also viel können wir nicht mehr verändern. Es ist eben auch ein Produktions- und Hörfunkstudio. Das ist hier nicht irgendwie high-mäßig gestylt, sondern hier wird halt tagsüber hart gearbeitet, wie sich das gehört und wie das so sein muss. Sonja, 57, guten Tag. Hallo, schönen guten Morgen, lieber Domian oder Jürgen. Wie du magst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Wohnzimmer. Sehr schön. Und ich möchte dich als Engel auf Erden, so sehe ich dich. Oh. Und bestimmt nicht nur ich sehe dich so. Und auch ein Kompliment überhaupt für deine Arbeit und dein Einfühlungsvermögen. Dankeschön. Ich möchte dir gerne die Angst vor dem Tod nehmen. Heute habe ich dich wiedergesehen bei Hart aber Fair. Ja. Ich habe gedacht, ich müsste doch diesen Übergang in eine total neue Dimension, das möchte ich dir doch erleichtern. Und zwar, das ist so eine Philosophie von mir, die sich auch im Laufe meines Lebens, ja, hat sich das so entwickelt. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde. Obwohl ich evangelisch bin, ich bin so getauft und naja gut, man kommt da rein, man wird ja nicht groß gefragt. Das glaube ich übrigens auch, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als das, was wir so wahrnehmen können und sehen können. Ja klar. Ja. Und diese Energie, Gott genannt, also ich bin davon überzeugt, Gott umgibt uns, ist da. Und wir haben unsere Seele, denn die geht ja weiter, die entwickelt sich weiter, hat sich diesen Schulplaneten Erde ausgesucht. Diesen was? Schulplaneten? Ich nenne die Erde, das ist ein Schulplanet für die Seelen. Wir dürfen hier uns weiterentwickeln, werden geprüft für weitere Aufgaben, wir suchen uns unsere Eltern aus, Menschen, die sich um uns herum befinden. Ich bin der Meinung, die bringen uns weiter. Das sind unsere Lehrer, unsere Lehrmeister. Ja. Wie kommst du so auf diese Ideen? Woher nimmst du die? Ich weiß es nicht. Verschiedene Sendungen, jetzt auch gerade, wenn ich das höre, ich habe einige Operationen hinter mir oder in jungen Jahren Vergewaltigungen und so weiter, diese Schicksalsschläge, Unfälle. Das sehe ich heute alles nur als Wegweiser. Und zwar muss ich irgendwie von meinem Weg, um mich weiterzuentwickeln, abgekommen sein. Und entsprechend des für mich vorgegebenen Lebensplans habe ich diese Schicksalsschläge. Das ist bestimmt nicht für jeden leicht zu verstehen, gerade wenn man so sagt, ja Mensch, diese Vergewaltigung, um jetzt auf mich zurückzukommen. Ich denke immer, hast du das jetzt verarbeitet? Ich war sauer, ich war tief verletzt damals und ja gut, mit 15 Jahren, keine Ahnung, wusste nicht, was gut und böse ist. Was glaubst du denn, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, was glaubst du denn, was den Menschen oder die Menschen nach dem Tod erwartet? Also ich denke mal, am Ende des Lichts in diesem Tunnel, da werden wir bestimmt abgeholt von den Menschen oder den Seelen, die uns was bedeuten, die sind da. Es geht dann weiter. Entweder. Da könnte man natürlich jetzt auch sagen, das ist ein schöner, tröstlicher Glauben, aber das ist ein Kinderglauben, könnte man jetzt mal, wenn man es kritisch sieht, könnte man so sagen. Mhm. Aber das ist mein Glaube. Also ich sehe das so. Also ich kann auch nicht sagen, warum. Und Kirche, gerade heute mit Frau Käßmann, die ich ganz toll finde. Ich sage mal, es ist alles Bodenpersonal. Ja. Und die Kirche ist ja ein eingetragener Verein. Mhm. Aber das jetzt mal positiv gesehen. Wir sind alle in diesem Gotteshaus dann zusammen. Jetzt Gotteshaus, Energiehaus, das wird nicht jeder verstehen. Und diese Kraft, die uns da verbindet, oder diese Menschen, das ist eine Energie. Früher als Kind habe ich auch immer gedacht, diese Indianer. Weißt du, worin das Problem besteht? Ich respektiere es total, was du sagst und wer wäre ich, der dir da irgendwas Kritisches entgegnen soll? Das ist dein Empfinden und du siehst es so, Punkt aus. Mhm. Schwierig ist nur, wenn jemand sehr fern davon ist, du kannst ihn ja nicht überzeugen. Du hast es gerade zu Recht gesagt, das ist mein Glaube. Aber du kannst es ihm ja nicht beweisen. Beweisen sowieso nicht, aber du kannst ihn auch kaum überzeugen. Das ist immer das Schwierige bei solchen Gesprächen. Man glaubt es oder man glaubt es nicht. Ja, beweisen, da liegt auch dieses Wort weise. Ich bin bestimmt nicht weise, aber vielleicht habe ich irgendetwas erfahren oder ich weiß auch nicht, wieso ich mich da so mit beschäftige. Aber ich bin der Meinung, vielen Menschen hilft es auch, wenn man sich mal so das vor Augen hält und sagt, Mensch, ich bin doch hier, um etwas zu lernen, um zu begreifen. Ich werde auch für diese Taten, ob positiv oder negativ, vor meinem Richter werde ich nicht verstehen. Der sagt, ich bin der Meinung, Gott ist unser Vater, also wie ein Vater mit seinen Kindern umgeht. Okay, das ist tief religiös. Jetzt könnte der Atheist sagen, alles, ja, alles Quatsch, wenn wir tot sind, Stecker raus, in die Urne und das war's. Ja, irgendwann wird das wissen. Okay, also naja. Ich wollte nur sagen, keine Angst haben, es geht irgendwie immer weiter. Sehr nett von dir, sehr freundlich, dass du mich da ein bisschen trösten willst oder mir da ein bisschen helfen willst. Ja, Beweise habe ich auch keine. Nein, natürlich nicht. Es ist deine Auffassung, wie gesagt, das gilt es zu respektieren. Mhm. Freue mich, dass du angerufen hast und uns was erzählt hast. Alles Liebe, alles Gute, liebe Sonja. Ja, danke schön. Und mach weiter so. Und sehr, sehr gerne. Irgendwas fehlt, wenn du nicht da bist. Das freut mich auch zu hören. Ja. Sonja, alles Gute. Tschüss. Schöne Nacht. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Das war Sonja. Wir haben 1.50 Uhr und gleich 1.51 Uhr. Und hier ist die Conny. Conny ist 58. Hallo, Conny. Hallo. Hallo, Conny. Um was geht's? Hallo, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Das ist ja schön. Ja. Das finde ich auch schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, es geht nochmal um das Thema Sterben. Mhm. Ich habe gestern Abend auch die Sendung verfolgt im ersten Programm. Mhm. Fand ich sehr interessant. Und ich habe, so wie dein Kollege sagte, wohl eine ganz düstere Meinung dazu. Denn ich glaube, dass man sich irgendwann in vorhersehbarer Zeit keine Gedanken mehr darum machen muss, ob aktive Sterbehilfe geleistet wird oder nicht. Wie meinst du das? Erzähl's mal. Ich bin seit 40 Jahren in der Pflege tätig und beobachte eben den Werdegang unseres Gesundheitssystems, und ich beobachte eben auch die Entwicklung, die demagogische Entwicklung. Die alten Menschen werden immer mehr. Mhm. Und junge Menschen, die noch irgendwo in die Kassen einzahlen können, werden weniger. Ich sehe also von daher irgendwann ganz große Probleme auch auf das Gesundheitssystem hier bei uns in Deutschland zukommen. Also ich will jetzt überhaupt nicht schwarz malen, um Gottes Willen. Ich freue mich über jeden Optimisten. Aber welche Sorge hast du denn, was mit den alten und auch gebrechlichen Menschen passiert? Dass irgendwann die aktive Sterbehilfe kommen wird. Ach, du meinst, um die Leute zu entsorgen? Ich sage, es ist provokant. Nicht entsorgen, um Himmels Willen. Ja, das ist wirklich sehr provokant. Aber das wäre schlimm, wenn Menschen... Das wäre ganz schlimm. Das wäre also, so will ich verfolge so jetzt wirklich hier bei uns in Deutschland mit Genugtuung, dass man Aufklärung betreibt, was das Sterben an sich angeht. Mhm. Das finde ich sehr schön. Auch die Palliativpflege. Ich habe selbst die Ausbildung zur Palliativpflegekraft noch gemacht vor zwei Jahren. Mhm. Und ich habe viele, viele Menschen im Sterben begleitet. Und Weißt du, Conny, ich habe mich ja schon mehrfach hier geäußert und vorhin auch, dass ich ein Befürworter des assistierten Suizids bin, also der begleiteten Selbsttötung. Das ist aber was ganz anderes, als was du gerade sagst. Das ist ja was ganz anderes. Genau. Und vor allen Dingen, aber was sagst du dann den Leuten, Jürgen, die es eben wirklich nicht mehr wissen? Was sagst du den dementiell erkrankten Menschen? Ja, man darf keinen erkrankten Menschen töten. Nein. Da musst du seinen Aufschrei durch Deutschland geben. Ja, um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Ich bin der Letzte, der für die aktive Sterbehilfe plädiert. Ganz bestimmt nicht. Mhm. Aber du hast die Sorge, dass es sich dahin entwickeln könnte, weil die Gesellschaft die Last nicht tragen kann. Ja. Aber das wäre ja ganz grauen. Das ist ja, wirklich eine ganz finstere Zukunftsvision. Da müssten wir ja alle Angst haben, alt zu werden, weil wir dann weggespritzt würden. Wenn du gesund bleibst, naja, gut, dann nicht. Mit klar. Lebensqualität leben kannst, nicht? Ich rede von den Menschen eben, die... Also mich macht das sehr nachdenklich, da du eine Frau vom Fach bist. Du sagst, 40 Jahre bist du in der Pflege tätig. Ja, ganz genau. Und wenn jemand das mit diesem professionellen Hintergrund diese Sorge formuliert. Mhm. Aber ist das ein Aufschrei und müssen wir was tun. Deswegen ist ja auch so mein großes Anliegen, für die Palliativmedizin und die Hospizbewegung zu trommeln und zu werben, dass wir da den Menschen helfen. Ich schrei am lautesten, Jürgen, glaub mir. Mhm. Aber ich beobachte eben auch, die Heime sind, die Altersheime, Seniorenheime sind heute völlig überfüllt mit dementiell erkrankten Menschen. Ich finde es absolut würdelos, was manchmal, was ich, was da abgeht, was. Kannst du mal ein Beispiel sagen, was dich fällt? Ja, ich beobachte es jetzt zum Beispiel an meiner Tante. Ich hatte die ist 90 Jahre alt, schwer dementiell erkrankt. Ich hatte ein Heim für sie ausgesucht, speziell auf Demenzkranke geschult, mhm, und wo sie eben auch ihre Beschäftigung gehabt hätte, wo sie ihre Mobilität hätte behalten können, und dafür hätte ich ein Gutachten gebraucht. Das Gutachten ist mir nicht gegeben worden. Dann ist sie jetzt in einem normalen Pflegeheim untergekommen, und wie ich es vermutet habe, ist sie natürlich ganz schnell mit starken Medikamenten ruhig gestellt, mhm, worden, kann sich innerhalb von 2 Monaten nicht mehr alleine bewegen. Also man hat sie ruhig gestellt, weil man sich nicht mit ihr beschäftigen kann oder will. Man kann es nicht, und die Pflege, das ist jetzt kein Vorwurf, um Himmels Willen. Ich, mhm, bin selbst Pflegekraft. Ich weiß, dass die Pflegekräfte völlig überfordert, mhm, sind. Wenn sie nicht speziell geschult sind, gerade, mhm, für dementiell erkrankte Menschen, und wenn die Zeit nicht bezahlt wird, mhm, die man braucht, um sich... Was für ein Skandal, dass wir in diesem saureichen Land, dieses Land, was Milliarden verballert in jegliche Richtungen, mhm, dass das Geld nicht da ist, um noch mehr Pflegepersonal und professionelles Pflegepersonal einzustellen. Das ist doch furchtbar. Ich glaube, erstens, welche Partei? Es wäre genug Geld da. Es wäre genug Geld. Meiner Meinung nach, es ist nur falsch verteilt. Genau so sehe ich das auch. Genau so sehe ich das. Und zweitens muss auch dringend bei uns im Land Sorge dafür getragen werden, dass Pflegekräfte von jung auf Präventivleistungen bekommen, um ihre Arbeitskraft psychisch sowie physisch so lange wie möglich erhalten. Natürlich, können. Weil es eine enorme körperliche und seelische Belastung ist, in diesem Beruf, genau, zu arbeiten. Du bist ja gefordert, du bist ja vom Geist, vom Körper und von der Seele, mhm, gefordert. Mhm. Und wenn man früher, das ist ja vor 40 Jahren, wenn Menschen im Krankenhaus starben, mhm, dann waren diese Menschen eigentlich, ich sag's jetzt mal ganz brutal, aber am leichtesten zu pflegen. Mhm. Man sah mal in das Zimmer rein, ja, damit man den Zeitpunkt mitbekam. Mhm. Mhm. Und heute darf man Menschen im Sterben begleiten. Mhm. Und das hat Gott sei Dank jetzt auch an Wertigkeit gewonnen. Und das finde ich auch wirklich, wirklich gut. Und das kann ich auch nur befürworten. Und ich hoffe, dass mehr Aufklärung gemacht wird unter den Medizinern, unter dem Pflegepersonal, mhm, und aber auch in der Gesellschaft. So, wir wollen in unserem kleinen Bereich dieser Sendung das gerne und immer wieder dazu beitragen. Auf jeden Fall, Conny. Ich würde dich fragen, du bist 58 Jahre alt, das ist noch ein gutes Alter, aber man macht sich da ja schon so ein bisschen Gedanken über später und, mhm, über das wirklich Älterwerden. Hast du, mhm, Angst vor deinem Alter? Vorm Altsein, ja. Wenn ich das heute beobachte, wie schwer es die alten Menschen vorm Alt werden. Ja, alt werden möchte jeder, aber vorm Alt sein, mhm, ja, da habe ich schon Angst. Weil das heißt, ich für mich weiß, ich will nicht von meinen Kindern versorgt werden. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ich mir so die Wohnstätten angucke, wird mir auch nicht gerade besser. Natürlich, mit deinem Wissen im Hintergrund, ja, ist das natürlich ganz, ganz schlimm. Könntest du dir denn vorstellen, in einer ganz bestimmten Situation, so wie ich es ja schon ein paar Mal erklärt habe, vielleicht auch aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen? Für mich selbst, ja. Ja. Ja, klares Ja. Ganz klares Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und ich denke da auch gar nicht jetzt darüber nach, um die anderen nicht zu belasten, unbedingt, sondern weil ich mir Situationen vorstelle, die ich als Krankenschwester erlebt habe, ja, wo ich gesagt habe, das ist sowas von menschenunwürdig, mhm. Das möchte ich nicht erleiden wollen. Das Sterben gehört für mich zum Leben, auf, ja, alle Fälle, aber ich sterben und vegetieren und leiden, das ist noch was anderes. Und wenn man Menschen ersticken sieht, ja, ich hoffe, die Palliativpflege macht weiter Fortschritte. Das hoffe ich auch. In diesem, ja, Sinne, Conny, schön, dass du, ja, angerufen hast. Vielen Dank für dein Statement, okay, wenn es auch etwas pessimistisch war. Ich danke dir sehr und wünsche dir alles Gute. Ja, danke gleichfalls. Dankeschön, auf Wiedersehen. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, schon ist die erste Sendung, die Premieren-Sendung hier aus unserem schicken Studio zu Ende. Danke fürs Anrufen, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und wir sehen uns wieder, hören uns wieder morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und wie immer könnt ihr ab 0 Uhr anrufen. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis dann. Ciao.